Tabelle doch seit Jahren drauf. Dass er endlich mal ein Typ sagt, das nehmen wir auf und hört kein Rock. Aber er macht auf Jagd, das spielt ganz nett, aber alles für die Katze. Weißt du, was der für einen Fehler macht? Der fühlt nicht, der hat mal nachgedacht. Er will schon, er kann nicht, er blickt dich nur an. Träumt, er wäre der Supermann. Analytik-Typen stehen überall herum. Wir brauchen dich nicht hier, das ist unser Bier. Sprüche klopfen, das können wir auch, aber da stehen wir nicht drauf. Jedes Konzert steht da hinten rum. Und Leute, die tanzen, sind für ihn strudum. Wichtig ist, wie oft die Dichter spielen. Und unwichtig, was die Leute fühlen. Weißt du, was der für ein Fehler macht? Der fühlt nicht, der hat danach gedacht. Er will schon, er kann nicht, er fühlt sich nur an. Träumt, er wäre der Supermann. Analytik-Typen stehen überall herum. Wir brauchen dich nicht hier, das ist unser Bier. Sprüche klopfen, das können wir auch, aber da stehen wir nicht drauf. Träumt, er wäre der Supermann. Er will schon, er kann nicht, er blickt dich nur an. Träumt, er wäre der Supermann.